Oft verstecken sich die Schnecken in ihrem Schneckenhaus. Ob wir sie mit einem Lied herauslocken können? Ihr könnt dabei die Schnecke spielen. Setzt euch auf den Boden und macht euch ganz klein. Und wenn ein Erwachsener mitspielt, kann er das Schneckenhaus über euch machen. Ich bin die kleine Schnecke und hab ein Haus, in dem ich mich verstecke und komme nicht heraus. Schneck im Haus, komm heraus, strecke deine Fühler aus. Und jetzt gehen alle Schnecken schnell wieder in ihre Schneckenhäuser zurück und wir singen das Lied noch einmal. Ich bin die kleine Schnecke und hab ein Haus, in dem ich mich verstecke und komme nicht heraus. Schneck im Haus, komm heraus, strecke deine Fühler aus. Da ist ja noch eine Schnecke. Die locken wir auch noch aus ihrem Haus. Ich bin die kleine Schnecke und hab ein Haus, in dem ich mich verstecke und komme nicht heraus. Schneck im Haus, komm heraus, strecke deine Fühler aus.